Frauen brauchen die Göttin, wie Gerda Weiler schrieb. Sie hilft Frauen, sich von den Fesseln des Patriarchats zu befreien und ihre eigene Stärke zu finden. Auch emanzipierte Frauen der westlichen Welt leiden noch häufig unter den verinnerlichten Normen der patriarchalen Gesellschaft, obwohl sie äußerlich die Freiheit hätten, sich über diese brüchig gewordenen Normen hinwegzusetzen. Die Gefangenschaft ist eine innere, die paradoxerweise gerade von erfolgreichen und unabhängigen Frauen empfunden wird. Oft bringt erst eine Therapie den wahren Grund der Depressivität von Frauen ans Licht. Sie leiden an Schuldgefühlen. Sie wagen es nicht, sich mit Eigenständigkeit und Stärke zu identifizieren, weil ihnen diese Eigenschaften so lange verwehrt waren. Hier kann die Göttin von eminenter therapeutischer Bedeutung sein. In Träumen moderner Frauen tauchen Bilder auf, weibliche Gestalten des Unbewussten, die auf eine Göttinneninstanz verweisen und nach dem Zeugnis dieser Frauen verwandelnde Kraft besitzen. Der folgende authentische Bericht einer Frau gibt einen solchen Traum wieder.